Auf die Füße, latschte durch den Flur. Und ich wusch mich, ging zum Schrank und nahm mir meine Schuhe und die Hose und die Strümpfe und das Hemd dazu. Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott,